Meister ohne Übung? Jeder Sportler, der seine Leistungen steigern will, muss regelmäßig und intensiv trainieren. Jeder Musiker, egal wie begabt er ist, muss, wenn er Spitzenleistungen erzielen will, täglich viele Stunden auf seinem Instrument üben. In den großen Malwerkstätten der Renaissance wurden die Schüler zunächst damit beschäftigt, Werke immer und immer wieder zu kopieren, bis die Technik schließlich saß. Das galt auch bei Albrecht Dürer als der beste Weg, Auge und Hand zu schulen. An vielen Schulen kam das Üben in den letzten Jahrzehnten allerdings aus der Mode. Hausarbeiten gerieten in Verruf, weil sie Kindern aus bildungsnäheren Elternhäusern angeblich komparative Vorteile verschaffen. Natürlich darf Üben nicht stupide und langweilig sein. Aber Sicherheit in bestimmten Fertigkeiten gewinnt man eben nur durch Praxis. Fachleute wissen, dass ein Chirurg statistisch gesehen eine umso höhere Erfolgsquote hat, je öfter er pro Jahr eine bestimmte Operation ausführt. Genauso wird ein Kind umso sicherer eine bestimmte Rechenoperation ausführen, je öfter es diese praktiziert. Auch Leseverständnis wie Lesetempo wachsen mit Dauer und Umfang der Lesepraxis. Im Grunde ist das Lesen nämlich unter biologischen Gesichtspunkten eine eher unnatürliche Handlung. Es gebe beim Menschen, anders als fürs Sprechen, keine Anlage dafür, sagt Arthur Jacobs, Professor für neurokognitive Psychologie an der Freien Universität Berlin. Zitat: Lesen ist hart erlerntes Handwerk, Hirnarbeit. Und nicht jedes Hirn ist gleich. Zitat Ende. Die bei vielen Eltern und Lehrern verbreitete Abneigung gegen das Üben ist ein spätes Erbe der 68er-Sozialisation. Sie wird gerechtfertigt mit dem Argument, man wolle Leistungsdruck verhindern und die Chancengleichheit wahren, entspringt aber oft nur der Bequemlichkeit von Lehrern und Eltern gleichermaßen. Weniger Hausaufgaben bedeutet, dass die Eltern weniger Last damit haben, die Kinder dabei zu beaufsichtigen, und die Lehrer weniger Arbeit damit, die Erledigung der Hausaufgaben nachzuprüfen. Im November 2009 nahm ich an einer Podiumsdiskussion beim Arbeitgeberverband in Köln teil. Dabei ging es auch um Bildung als produktive Ressource und um notwendige Reformen unseres Bildungssystems. Der nordrhein-westfälische Finanzminister Linsen wies auf die vermehrten finanziellen Anstrengungen seines Landes hin. Andere Podiumsteilnehmer stimmten ein. Die Debatte schien in das übliche, begütigende Selbstlob auszuarten. Da meldete sich der ebenfalls auf dem Podium sitzende Zhengrong Liu zu Wort. Liu, Jahrgang 1970, stammt aus Shanghai und wuchs in China auf. Er ist Personalvorstand der Lanxess AG in Leverkusen mit 14.000 Mitarbeitern. Liu's Kinder besuchen ein gutes deutsches Gymnasium. Die gleichaltrigen Kinder seiner Schwester gehen in Shanghai zur Schule. Der Unterschied in Wissen und Anforderungen in Mathematik und Naturwissenschaften sei riesengroß, sagte Liu. Seine Kinder seien im Verhältnis zu ihren Vettern und Cousinen in Shanghai weit zurück. Wenn er diesen Unterschied sehe, werde ihm Angst und Bange um die Zukunft Deutschlands. Nach der Veranstaltung äußerte er mir gegenüber Unverständnis, dass seine Kinder für die 6-wöchigen Sommerferien keine Hausaufgaben aufbekämen. Die Kinder seiner Schwester hätten in den 40 Ferientagen Hausaufgaben zu erledigen, die für 50 Tage reichten. Das sei vielleicht übertrieben, aber so wie in Deutschland ginge es auch nicht. Man tut gerade den Kindern aus bildungsferneren Schichten einen Tort an, wenn man ihnen und ihren Familien den Eindruck vermittelt, man lerne etwas ohne übende Vertiefung. Natürlich kann Üben einen guten Unterricht nicht ersetzen, aber ein guter Unterricht wird noch viel effizienter, wenn das Gelernte übend vertieft wird. Andererseits gibt es Grenzen des Übens, die durch Entwicklungsstand und Intellekt gesetzt sind. Manche Schüler kommen trotz intensiven Übens über bestimmte Niveaus in Leseverständnis und mathematischer Kompetenz nicht hinaus. Dann gilt, die, die es nicht geschafft haben, würden es auch mit einem großen Stundenaufwand nicht auf das Niveau schaffen. Ein weiterführender Fachunterricht ist an diese Gruppe verschwendet. Diese Schüler sollten stattdessen etwas tun, was ihren Fähigkeiten entspricht. Nichts ist frustrierender, kaum etwas macht aggressiver, als einem Unterricht beizuwohnen, dem man geistig nicht folgen kann. Wer die Grundschulmathematik aber nicht ausreichend beherrscht und nicht in der Lage ist, dieses Defizit zu beseitigen, für den ist der Mathematikunterricht in höheren Klassen reine Zeitverschwendung.